Zweifeln, was soll die Arme, ein armer Student? Ein Zügen, ein Straucheln, ein Abschütteln, schnelles Entgleiten. Dann ist vergessen, was war im Boudoir des alten Lilac. Träumt sie zurück, schreibt zärtliche Briefe, als suche sie so das Glück. Und wieder ist da der Bruder Lescaut, sucht die Provision und den Lohn, als Dieb im Schrank des verliebten Alten. Entdeckung, Zetergeschrei. Der Traum versank. Manon ist allein. Sie sucht Armand und findet ihn bei den Studenten. heißt, lass mich allein, gut, ich geh. Er ist schön. Gefällt er dir, sie ist gut. Doch vergiss nicht, in 20 Minuten fährt unser Zug ab. Ist der Platz, Monsieur? Bitte, Mademoiselle. Haben Sie Feuer? Bitte. Mademoiselle, ist die Frage gestattet? Reisen Sie auch nach Paris? Nein, Monsieur, ach nein. Man bringt mich nach Lausanne am Genfersee. Nach Lausanne am Genfersee, in ein paar Thank you. Eine Gefälligkeit bestehend aus deinen reizenden Brüsten. Sind das Gelüste für einen Bruder? Nein, aber für einen neuen Freier. Bitte sprich leise. Er steht vom Haus. Doch er ist dick. Wie verfehlt. Monsieur! Monsieur! Bleib nicht zu lange, Liebster. Komm bald zurück. Ich warte. Ich komme bald zurück. Sag wie ein Gruß aus und warte. Bittet mit, nehm immer, was ich dir bittet mit, doch der kräftiger Dank. steigst du. Du wirst den Dicken, der da unten nach dir steht, nicht lieben, doch wirst du bei ihm liegen. Seine Glatze leuchtet dir anstatt des Silbermondes, anstatt des Silbermondes hier in dieser schiefen Kammer. Sieht wie ein Kuss aus und ist doch ein Tritt. Sei's gut, Malang, die zu, Malang, die zu. Was ich dir bietet, mitnehm immer, was ich dir bietet, mit geh über Leichen, mit starkem Schritt. Dein Leben lebt niemand als du. Ich gehe, du hast 5 Minuten Zeit, dich zu entscheiden. Dann wirst du ihm ein Zeichen geben, dass er kommen darf. Thank you. Schatz sich zu schmücken. Den Lack zu entzücken, schreibt meine Schwester Liebesbriefe. Was heißt aber Lüge? Betrüge deine Gedanken. Dachte ich es doch immer noch, ergüsse an den grünen Jungen sentimentale Schwüre und Küsse. Ist es wieder gelungen, mich zu plagen? Lass die unnützen Fragen, dich zu schützen. Ist gerade noch zur Zeit geglückt, diese Dummheit wird nicht abgeschickt. Davon wirst du nicht sterben, ich aber muss von dir leben. Ich kann dir nichts geben. Du musst, lass mich gestehen, die Geschäfte gehen. Nicht zum Besten, nicht zum Besten, nicht zum Besten, nicht zum Besten, nicht zum Besten, nicht zum Besten, nicht zum Besten, nicht zum Besten, vom Wohlstand bescheidene Provision. Jetzt sind es meine, ich will sie behalten. Mit Zärtlichkeit tröste du den Alten, wenn zittert und schreit. Die Begrüßung muss ich missen, die mich sonst zu Haus beglückt. Darf ich denn den Grund nicht wissen, wenn ein Kummer sie betrügt? Ohne Kummer, ohne Sorgen ist man wie immer froh, dass sie hat am heutigen Morgen den Weisung von Herrn zarteste Familienbande. Geben Sie mir das Kuvert. Sonderbar scheint mir die Sitte und verwundert mich gar sehr. Sonderbar, was soll das heißen? Ich verstehe nicht, was man denkt. Will man wieder an sich beißen, was man eben erst erschenkt? Wirken Sie von Schenkung sprechen? Es war nichts als Lug und Trug. Herr, Sie wollen sich erfrechen. Komm, Mano, ich hab genug. Liebe, gutes Geld ist mir geraubt. Will ich wäre deine Liebe, hat der Geiz als voll geglaubt. Sich doch ja nicht auf Regenbar des Hauses weiser Rat. Wie soll ich gesund mich pflegen, wenn im Hause miese Tat? Auf Manon, nicht eine Stunde bleibst du länger hier im Haus. Schmerzlich wird aus deiner Wunde. Und schon ist sie hinaus.